Sie weiß es. Sie weiß es ganz genau. Ich hasse Brunchen. Wer hat sich diesen Unsinn überhaupt einfallen lassen? Überhaupt diese unmögliche Uhrzeit? Soll das jetzt Frühstück oder Mittagessen sein? Das ist doch normalerweise nicht ohne Grund getrennt. Brunch, schon dieses Wort löst Abneigung in mir aus. Müssen wir denn jetzt für alles einen neuen Begriff einführen? Nicht mal Hobbits nennen ihr zweites Frühstück Brunch, sondern das, was es ist, ein zweites Frühstück. Und dann das Zeug, das es da zu essen gibt. Grenola, Granola oder was weiß ich. Für mich ist das einfach Ofenmüsli selbst gemacht, aber egal. Im Prinzip wäre das ja alles halbwegs erträglich. Müsli geht ja wirklich zu jeder Tageszeit. Aber nicht, wenn da ihre bekackten Freundinnen mit dabei sind. Vor allem Jennifer. Hi Jenny, ich pack die Trine nicht. Wenn Brunch in mir Abneigung auslöst, bringt Jennifer die totale Ablehnung in mir zum Vorschein. Ihr albernes Lachen, ihre krallenartigen Fingernägel und ihr absolut verkacktes Tattoo auf dem Rücken vom Selbstfindungstrip in Indien. Die Vollpanne in Person. Denkst du bitte an die Lachsröllchen im Kühli? Kommt es aus dem Schlafzimmer. Ja, sicher, knirsch ich zurück. Wie sollte ich die Dinger auch vergessen? Bei 15 Pfannkuchen habe ich assistiert. Aber keine stinknormalen Pfannkuchen, nee, die werden jetzt glutenfrei zubereitet, weil die Jenny kann ja jetzt kein Gluten mehr. Seit Indien. Also, ab zu DM, glutenfreies Mehl, Agavendicksaft, Zucker geht auch nicht und Demeter-Eier. Ist besser für die Tiere. Dass der Lachs bei Netto im Angebot nur 1,70 kostet, wird geflissentlich übersehen. Und ziehst du dann auch das Hemd an, das blaue, das steht dir doch so gut. Du kannst dann wieder den obersten Knopf zumachen, dann sieht das richtig gut aus, sagt sie und streckt wie eine halb geschminkte Schildkröte ihren Kopf in den Flur. Klar, denke ich, dann bekomme ich nichts mehr runter von dem Fraß, weil das Ding so eng ist, dass man kein Bissen mehr runterbekommt. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Und warum muss die sich jetzt eigentlich so dermaßen aufbrezeln? Zum Frühstück, Verzeihung, Brunch. Ehrlich, von mir aus kann das auch so ablaufen. Kaffee, Kippe, fertig. Gerne ungeduscht, in Unterhose und am besten allein. Stattdessen müssen wir uns jetzt fertig machen, um dann stundenlang beinahe Bio-Lachspfannkuchen und Käse auf Weintrauben mit Holzspießen aufgespießt in uns reinzustopfen. Danke dafür. Heute ist ja eigentlich Fußball, aber es stimmt schon. Jenny hat nur einmal im Jahr Geburtstag. Und wenn Jenny nur einmal im Jahr Luft holen würde, das ist mir doch egal. Ich gehe zum Kühlschrank, hole die Lachsröllchen. Eines schnappe ich mir schon mal, schmecken tatsächlich ziemlich gut, zugegeben. Besser noch schnell eines, soll Jenny doch ihr Müsli essen. Also, los geht's, murmle ich durch geschlossene Zähne und binde mir die Schuhe zu. Das Frühstück. Die wichtigste und großartigste Mahlzeit des Tages. Es gibt nur wenig, das ein schönes Frühstück mit frischem Kaffee und Brötchengeruch toppen kann. Eine Sache, die das noch um Längen schlägt. Der Brunch. Diese Fusion aus Frühstück und Mittag, da ist doch für jeden noch so süßen Zahn sowie herzhaften Gaumenfreund etwas dabei. Seit Wochen freue ich mich auf den heutigen Tag, denn die liebe Jenny hat zum Geburtstagsbrunch eingeladen. Jenny und ihr geiles, ja weltberühmtes Granola. Sie weiß ganz genau, wie gut es ist. Da muss ich gegensteuern. Nur mit ein paar langweiligen Sea-Salt-Chia-Buchweizen-Vollkornbrötchen mit Sesam-Topping aufzutauchen, das kommt definitiv nicht in Frage. Ich muss sie ausstechen. Stundenlang habe ich bei Pinterest nach Instagram-fähigen High-Class-Rezepten gesucht, die zudem auch noch glutenfrei sind, denn die arme Jenny bildet sich seit ihrem Indien-Selbstfindungstrip eine Glutenunverträglichkeit ein. Nun, so sind es die Lachsröllchen geworden. Und die habe ich natürlich äußerst akkurat auf einem extra dafür gekauften Teller drapiert. Genauso wie auf den Vorschaubildchen bei Pinterest. Hoffentlich lässt der die Finger davon, bis die Mädels das gesehen und anerkennend gelobt haben. Hauptsache, wir vergessen die Dinger nicht. Denkst du bitte an die Lachsröhrchen im Kühli? Schrei ich aus dem Schlafzimmer, damit er auch was zu tun hat. Diese Brunch-Vorbereitung schied mir schließlich schon genug Zeit. Jenny hat einen neuen Freund, den sie uns heute vorstellt. Martin, Markus oder so ähnlich. Ein schnieker Typ soll das sein. Jenny schwärmt jedenfalls unerträglich oft von ihm. Bedeutet also, sich heute besonders viel Zeit fürs Schickmachen zu nehmen. Das gilt natürlich für uns beide, für mich und für ihn, denke ich, und rufe. Und ziehst du dann auch das Hemd an, das blaue? Das steht dir doch so gut. Du kannst dann wieder den obersten Knopf zumachen, dann sieht das richtig gut aus. Unter uns? Alles Taktik. Brunch ist eben nicht nur Essen. Es ist auch ein Statuszeigen. Das ist eine Anstrengung. Also, los geht's, sage ich und zieh mir die Jacke an.